von den Kuffar getötet hatten in der Schlacht und 70 weitere gefangen genommen haben. Und in der Schlacht von Uhud hat die Muslime dann ein Unglück eingeholt und die Muslime in Uhud haben dann die Schlacht verloren und haben ca. 70 Menschen ebenfalls verloren. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist es nicht so, dass als euch ein Unglück traf, also das in Uhud, obwohl ihr den Feind mit einem zweimal so großen getroffen hattet. Also das Problem ist, dass die Menschen verloren hatten in Uhud, sich dann beschwert haben und gesagt haben, sinngemäß, wie konnten wir verlieren, obwohl der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam unter uns ist und wir auf dem richtigen Weg sind, wir sind die Muslime, sind die Mushrik, sind die Mushrikin, die Götzendiener. Wieso haben wir gegen sie verloren? Erstens das, die Sache ist, dass sie sich vorgeworfen haben, oder dass sie praktisch nicht damit zufrieden gewesen waren, dass sie verloren hatten. Das zum einen, und zum anderen ist es so gewesen, dass sie in Badr schon eine Schlacht gewonnen hatten und doppelt so hoch gesiegt hatten wie die Kuffar, jetzt diesmal in Uhud. Ja? Und die Kuffar hat es nicht davon abgehalten, weiter zu kämpfen. Deswegen sollte es die Muslime schon gar nicht davon abhalten, weiter zu kämpfen. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala schon sagte in einem vorigen Vers, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ وَتَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Also diese Tage, sagt Allah, und diese Tage des Kriegsglücks lassen wir unter den Menschen wechseln. Also einmal gewinnen sie, einmal gewinnen die anderen. Und die Muslime hatten danach verloren, obwohl sie vorher schon zweimal, also doppelt so stark gewonnen hatten, doppelt so hoch gewonnen hatten. Dann sagten sie nach diesem Unglück in Uhud, woher kommt das? Also wie kann es sein, dass wir diese Schlacht verloren haben? Dann soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam antworten, sag, es kommt von euch selbst, gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Es kommt von euch selbst. Das heißt, der Grund der Niederlage seid ihr selbst und das, was ihr getan habt, ihr seid Grund dafür, warum ihr verloren habt. Und daraus lernen wir, dass der Sieg kommt erstens nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, wenn uns eine Niederlage erleidet oder irgendein Unglück trifft, dann ist es aufgrund von Sünden, die wir selbst begangen haben. Egal, was dich Schlechtes trifft, ist es aufgrund einer Sünde, die du selbst begangen hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es in diesem Vers klar und deutlich gesagt und er sagt es auch noch an anderen Stellen. Wie zum Beispiel, schlagen wir mal die Seite auf 486. Auf der Seite 486 in Surat al-Shura, in der Surat 42, finden wir im 30. Vers, dass Allah sagt, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Und was immer euch ein Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Also bekommen wir die Strafe dafür schon im Diesseits. Ja, ein Teil der Strafe bekommt ein Mensch schon im Diesseits, damit er, inshallah, als Muslim im Jenseits nicht mehr dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Und er verzeiht vieles. Das heißt, uns trifft nicht alles von den Sünden, die wir begangen haben, sondern wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Rechenschaft ziehen würde, für jede Sünde, die wir begangen haben, dann wäre es, wie er sagte am Ende von Surat Saba, dann würde er auf der Erde kein einziges Getier mehr übrig lassen. Er würde alle Menschen, alle Tiere vernichten, wenn er uns für jede Sünde zur Rechenschaft ziehen würde. Also Allah subhanahu wa ta'ala vergibt uns viel mehr, als dass er uns zur Rechenschaft zieht. Es kommt also von uns selbst, wie Allah sagte, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Also, darin ist mit Sicherheit beinhaltet, dass wir auf keinen Fall schlecht denken und auf keinen Fall sagen, auf keinen Fall aufgeben, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala, also die Frage ist, warum ist dieser Vers angebracht, ja? Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende dieses Verses, Allah hat zu allem die Macht? Ja, damit wir nicht schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala denken und damit wir nicht die Hoffnung verlieren und damit wir wissen, dass wir ihn, weil er ja allmächtig ist, dass wir ihn jederzeit darum bitten können, dass er uns zum Sieg verhilft. Allahu a'lam. Und was euch an dem Tag traf, da die beiden Heere aufeinander trafen, so geschah das mit Allahs Erlaubnis. Aus diesem Vers lernen wir, dass wir haben schon zahlreiche Stellen angesprochen, dass Allahs Wille, wir haben Al-Irada Al-Shar'iyya, wir haben Al-Irada Al-Qadariyya, und Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos will er nur Gutes für die Gläubigen, aber es kann durch seine Irada Kauniyya, durch seinen universellen Willen, das heißt derjenige Wille, bei dem niemand zur Rechenschaft gezogen wird, für das ihn trifft. Dieser Wille beinhaltet alles, was geschieht. Sowohl Gutes als auch Schlechtes. Und dass die Muslime in dieser Schlacht von Uhud verloren haben, war also zweifellos Teil seiner Irada, Qadariyya. Und so wissen wir, dass egal was die Muslime trifft, an Guten und an Schlechtem, so ist es mit Allahs Erlaubnis. Es ist nicht so, dass Allah SWT zu seinen Befehlen nur die guten Dinge gehören, sondern auch wenn Allah SWT etwas Schlechtes für ein Volk will, wie er es wortwörtlich, wie ich gesagt habe, im Koran gesagt hat, dann gehört es auch zu seinem universellen Willen. Ja. Und was euch an dem Tag traf, da die beiden Heere aufeinander trafen, also in Uhud, so geschah das mit Allahs Erlaubnis. So dass man nicht denkt irgendwie, also unter anderem, damit man nicht denkt, dass Allah SWT nicht imstande war, die Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Nein, Allah SWT, er ist derjenige, der bestimmt hat, dass die Muslime diesen Krieg verlieren. Warum? Aufgrund ihrer Ungehorsamkeit Allah SWT gegenüber. Und nicht nur das, sondern es geht weiter. Die Weisheiten, die hinter einem Krieg stehen, sind viele. Zu den wichtigsten gehören, damit er die Gläubigen kennt. Das heißt, damit er sieht, wer glaubt und wer nicht glaubt, damit sich unterscheidet. Ja? Gemeint ist hier, damit sich unterscheidet und klar wird, wer gläubig ist und wer nicht. Und das ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, er wusste das schon, bevor es geschehen ist. Ja? Deswegen können wir nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala es nicht gewusst hätte, wenn es nicht geschehen wird. Nein, damit es klar wird, ist damit gemeint, mit dem Ausdruck, damit er die Gläubigen kennt, damit die Gläubigen herausgestellt werden. Ja? Und das gehört zu den erlaubten Form von Ta'wil, zur erlaubten Form der Uminterpretation, was sie in Wirklichkeit erlaubt ist, wenn die Verse des Koran darauf hinweisen oder die Sunna des Propheten. Und das tun sie zweifellos, denn wir wissen, dass Allah allwissend ist und nichts bleibt im Verborgenen, gar nichts. Also damit er die Gläubigen kennt und damit er diejenigen kennt, die heucheln. Und weitere Sachen. Denn durch den Krieg wurde sehr klar, wer die Gläubigen sind und wer diejenigen sind, die schwachen Glauben und die Heuchler sind. Nämlich diejenigen, die heucheln, die bleiben zu Hause. Erstens das, die kommen nicht mit zum Dschihad. Und zweitens sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, was sie sogar gesagt haben. Ja. Das heißt, wenn jemand mitgekriegt hat, was diese Menschen gesagt haben, und kriegt mit, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an Offenbarung erhält, dann weiß er sofort, wer ein Heuchler ist und wer kein Heuchler ist. Damit er diejenigen kennt, die heucheln, zu denen gesagt wurde, kommt her und kämpft auf Allahs Weg oder wehrt ab. Also man hat den Heuchlern gesagt, die nicht hinausziehen wollten, nicht zu den Muslimen mitkommen wollten nach Uhud. Man hat zu ihnen gesagt, entweder kommt mit und kämpft für Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn ihr schon nicht kämpfen wollt, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, ja, um als Märtyrer zu sterben, Allahs Wohlgefallen zu erlangen, dann verteidigt wenigstens eure Stadt, eure Familien, euer Eigentum oder wehrt ab. Ja? Wenn sie also das Diesseits nicht wollen, das Jenseits nicht wollen, dann verteidigt wenigstens eure diesseitigen Güter. Worauf sie aber sagten, weil sie Angst haben zu sterben, wenn wir zu kämpfen wüssten, würden wir euch wahrlich folgen. Und das war natürlich nur eine billige Ausrede, wenn wir zu kämpfen wüssten oder nach einer anderen Auslegung, wenn wir wüssten, dass ein Kampf stattfinden wird, dann würden wir euch wahrlich folgen. Ja, also beides ist im Arabischen, kann man auf beide Arten übersetzen. Sie waren an jenem Tag dem Unglauben näher als dem Glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt, was in dem innersten Blut der Brust ist. Und so wissen wir, dass in im Herzen eines Menschen kann sich sowohl Iman als auch Kufr gleichzeitig befinden, ja, anteilsmäßig. Und es sei denn, das Herz ist voll erfüllt durch den Iman, dann ist kein Platz mehr für den Kufr. Aber so wissen wir, dass es durchaus sein kann, dass im Herzen eines Menschen mehr Iman ist als Kufr oder umgekehrt, wie in diesem Fall. Sie waren an jenem Tag der Unglauben näher als dem Glauben. Und so wissen wir auch, bestätigt durch die Aqidah von Ahl Sunnah, dass der Iman also nicht gleich stark ist bei den Menschen, sondern der Iman ist unterschiedlich stark. Sie sagten, warum waren sie also dem Unglauben näher als dem Glauben? Sie sagen mit ihren Mündern, was nicht in ihrem Herzen ist. Ja, das ist die Heuchelei. Das ist ein Nifaq. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie verbergen. Auf Arabisch heißt es, Wallahu a'lamu bima yaktumun. Also, Allah weiß besser Bescheid, sogar was sie verbergen. Das wäre vielleicht eine bessere Übersetzung gewesen. Doch Allah weiß besser Bescheid, was sie verbergen. Also, im Sinne von, Allah weiß besser Bescheid als sie selbst sogar, was sie da verbergen. Zum Beispiel an Hass, an Feindseligkeiten, Allah und seinen Gesandten, an schlechte Wünsche für die Gläubigen. Sie wollten ja nicht mit denen, das ist eine Unterstützung gewesen für die Kuffar, für die Mischrikin. Also wollten sie eigentlich Schlechtes für die Gläubigen. Diejenigen, die von ihren Brüdern sagten, während sie selbst daheim blieben, wenn sie uns gehorcht hätten, wären sie nicht getötet worden. Sag, so wehrt den Tod von euch selbst ab, wenn ihr verhaftet seid. Und das haben wir auch schon bei einem vorigen Vers gesehen, dass diese, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen, das haben wir gesehen, lesen wir, dass die Gläubigen als Brüder bezeichnet werden, als Geschwister bezeichnet werden, das ist natürlich die wirkliche Geschwisterschaft. Und ebenso die Kuffar und die Heuchler, die Munafiqun, werden ebenfalls als Brüder und Geschwister bezeichnet, wie in diesem Vers und den Vers, den wir beim letzten Mal angeschaut haben. Diejenigen, die von ihren Brüdern sagten, während sie selbst daheim sitzen blieben, ja, die einen blieben, diejenigen, die nicht mit hinausgezogen sind, die sind, sag ich mal, vielleicht konsequenter gewesen, die werden gleich zu Hause geblieben, die haben zu den anderen gesagt, die hinausgezogen sind, wenn sie uns gehorcht hätten, also zu den Heuchlern, die mit dem Propheten und den Sahara mit hinausgezogen sind, wenn sie uns gehorcht hätten, wären sie nicht getötet worden. Und das ist wieder dieser Kufr in Bezug auf Al-Qada und Al-Qadr. Das heißt, der Unglaube in Bezug auf die göttliche Vorherbestimmung. Denn das Hinausziehen zum Kampf, zum Dschihad oder das Zuhause sitzen bleiben, ändert überhaupt nichts an dem Todeszeitpunkt eines Menschen. Der Mensch wird sterben an dem Zeitpunkt, an dem Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt hat, dass er sterben wird. Er wird nicht einen Moment vorher sterben. Und er wird auch nicht einen Moment später sterben. Wenn der Todesengel kommt, wird er also nicht dem Engel sagen können, warte auf mich, ich will noch etwas erledigen. Und er wird auch nicht, der Engel wird auch nicht zu früh kommen, sodass man sagt, Moment, du hättest eigentlich später kommen müssen. Also, diese Menschen, die gestorben sind, sie wären sowieso gestorben. Nicht nur, dass sie sowieso gestorben wären, sondern Allah hatte sogar bestimmt, wo sie sterben sollten, wie wir im Vers im letzten Mal gelesen hatten, und im vorletzten Mal auch erwähnt hatten. Sie wären sogar nicht nur zu dem Zeitpunkt gestorben, zu der Allah für sie bestimmt hat, sondern sie wären sogar an dem Ort gestorben, den Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat, wie wir gelesen haben, letztes Mal. Wenn sie uns gehorcht hätten, wären sie nicht getötet worden. Ja? Also sie denken, dass das Hinausziehen mit dem Propheten war der Grund dafür, dass sie gestorben sind. Und sie sind ungläubig oder leugnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der Leben gibt und sterben wird. Leben gibt und sterben lässt. Ja? Das ist nicht das Hinausziehen, nicht das Kämpfen, ja? Sondern es ist die Tatsache, dass Allah die Seele von einem Menschen herausnimmt, das ist das Sterben. Sag, so wehrt den Tod von euch selbst ab, wenn ihr wahrhaftig seid. Also wenn ihr wirklich denkt, dass ihr durch Hinausziehen und sowas nicht sterben werdet, dann bleibt zu Hause und wenn der Tod kommt, dann wehrt euch den Tod ab und dann werdet ihr nicht sterben, aber das könnt ihr nicht, wenn ihr wahrhaftig seid. Ihr seid es aber nicht. Und das können sie, müssen sie einsehen, wenn sie selbst. Und dann sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, also auf jeden Fall lernen wir aus diesen Versen, liebe Geschwister, dass eine Aussage, eine bloße Aussage kann schon eine katastrophale Folgen haben. Nämlich kann einen aus dem Islam hinauswerfen. Ja, wenn man Sachen sagt, wie diese Menschen da gesagt haben. Und ungläubig ist gegenüber das, was Allah subhanahu wa ta'ala schon bestimmt hat. Er hat schon bestimmt alles, was geschehen wird, bis in den jüngsten Tag. Und wenn er dir also die Wahl gibt, ob du dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgst oder nicht folgst, dann bist du vor die Wahl gestellt, aber es wird nichts an deinem Todeszeitpunkt ändern, es wird auch nichts ändern an deinem Ort, an dem Sterben wirst und so weiter und so fort. Die einzige Sache, was ändern wird, ist, ob du gehorsam gewesen bist oder ob du nicht gehorsam gewesen bist. Ja, diese Menschen, die in Uhud gestorben sind, sie sind gefallen unter ihnen Hamza, radiallahu anhu arda. Und als sie gestorben sind, ist das passiert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Und zwar sind sie also von einem Todesengel abgerufen worden. Und wir wissen, dass die Seelen von den toten Menschen, von den gläubigen, guten Menschen, steigen auf durch den ersten, zweiten, dritten, vierten Himmel und so weiter. Und als dann die Seelen dieser Shuhada hinaufgestiegen sind, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie gesetzt in Bäuchen von grünen Vögeln, die im Paradies umherfliegen, wohin sie möchten. Und die dann im Paradies von der Versorgung Allahs und seinem Rizq zu essen und zu trinken bekommen, alles, was sie sich wünschen, was die Seele glücklich macht. Und deswegen sagte uns Ibn Abbas, radiallahu anhuma, لما أصيب إخوانكم بأحد als euch als vor eure Geschwister, euren Geschwistern das zugestoßen ist, was ihnen an Tag von Uhr zugestoßen ist, also dass sie gestorben sind. جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر, hat Allah ihre Seelen gesetzt in Bäuchen von grünen Vögeln. تردو أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Vögel mit den Seelen da innen drin gehen an den Flächen des Paradieses, fliegen sie vorbei, also trinken also davon, dann essen sie von den Früchten des Paradiesgartens und dann kehren sie wieder zurück zu den Lampen, eigentlich an diesen eigentlich Öllampen, die aus Gold hergestellt sind und die aufgehängt sind im Schatten des Throns. Die aufgehängt sind im Schatten des Throns. Im Arsch ist der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ, als sie dann das vorgefunden haben an Gutem, was zu essen gibt, was zu trinken gibt, und nicht gute Bleibe kennengelernt haben, قَالُوا مَنْ يُبَلِّغْ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّ أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقْ لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْقُلُوا عَنِ الْحَرْبِ. Da sagten diese toten Menschen, die für uns eigentlich tot sind, aber die nicht tot sind, wie wir jetzt in diesem Vers 169 gelesen werden, dann sagten sie, als sie also gesehen haben, was ein Gutes zu essen gibt, zu trinken gibt und was Allah SWT für sie eine schöne Bleibe vorbereitet hat, haben sie gesagt, wer teilt unseren Geschwistern, also in diesseits mit, wie gut es uns geht? Ja? Wer teilt unseren Geschwistern in diesseits mit, dass wir lebendig sind im Paradies und zu essen und trinken bekommen, damit sie nicht vom Dschihad absehen und damit sie nicht zu feige sind, am Krieg teilzunehmen? Und daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وقال الله سبحانه, أنا أبلغهم عنكم, ich werde diese Botschaft ihnen vermitteln. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers herabgesandt, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Da hat Allah diesen Vers herabgesandt, 169, und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot, nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Dieser Hadith ist von Abu Ibn Abbas überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bei Abu Dawud, und der Isnad sagt Sheikh al-Albani, dass dieser Hadith ist Hassan. Also, er lest den Vers noch einmal, und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot, nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn. Also sie essen dort, sie trinken dort, sie genießen den Aufenthalt bei ihrem Herrn als Seelen, aber der Eintritt ins Paradies mit dem Körper wird das wärmer sein und werden versorgt auf eine Art und Weise, die wir nicht wissen wie. Und da gibt es teilweise auch hier unglaubliche Interpretationen, ja, auch von manchen Gelehrten, die dann gesagt haben, gemeint mit versorgt ist, dass sie gelobt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist was anderes. Also versorgt werden, gelobt werden, zwei Paar Schuhe. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns in diesem Hadith klar gemacht, dass sie tatsächlich versorgt werden, tatsächlich zu essen bekommen, mit den Früchten des Paradieses zu trinken bekommen, von den Bächen im Paradies und glücklich sind. Ja. Des Weiteren, 170. Vers, und sind froh über das, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat. Und sind die auch nicht, das sind die im Paradies, von denen noch nie jemand gedacht, was es oder die noch nie jemand zu schmecken bekommen hat, was er sagt, in diesem Fall, weil von den Gärten hat man gehört und so weiter und so fort. Und sind froh über das, was sie von Allah von seiner Huld gewährt hat, Also sie sind nicht unglücklich, sie haben keine Angst, nicht nur die Menschen in diesseits, die sich Sorgen machen über den nächsten Tag, ob es ihnen gut gehen wird, ob jemand sterben wird und so weiter und so fort. Und sind glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben. Ihre Herzen sind vollkommen rein und sie freuen sich auf die gläubigen Menschen, die sich ihnen anschließen. Sobald sie zu ihnen kommen, gratulieren sie sich gegenseitig und freuen sich über ihre Ankunft und freuen sich, dass es ihren Geschwistern, die ihnen folgen, genauso gut geht, wie es ihnen selbst geht. Dass keine Furcht über sie kommen soll, noch sollen sie traurig sein. Ja? Keine Furcht wird über sie kommen im Paradies, noch sollen sie traurig sein, unter anderem traurig sein wegen was? Wegen dessen, was sie verlassen haben in dieser Zeit. Einer der größten Gründe, warum viele Menschen davon absehen, am Dschihad teilzunehmen, ist, dass sie Angst haben, das zu hinterlassen, was sie hinterlassen werden an Familie, an Besitz, an Vermögen. Aber sie werden nicht traurig sein, so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt, weil das, was im Paradies gibt, viel schöner und gewaltiger und größer ist und länger anhaltend ist als das, was wir in dieser Zeit haben. Das in dieser Zeit kann morgen weg sein, das im Jenseits ist morgen nicht weg. Sie sind, okay, gucken wir mal, im 180. Vers, auf Arabisch heißt es, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا, also diejenigen, die von ihren Brüdern sagten, während sie selbst daheim sitzen blieben, wenn sie uns gehorcht hätten, wären sie nicht getötet worden. In der Lesart von Hisham, لو أطاعونا ما قتلوا, ist also noch eine stärkere Betonung, wären sie nicht, meinetwegen zermetzelt worden. Ja? Also es ist einfach eine stärkere Betonung, als nur getötet zu werden. Ja. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Und in der anderen Lesart von Hisham, in einer Version von Hisham, heißt es, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا oder astaghfirullah, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, also heißt es übersetzt, und er soll ja nicht meinen, dass diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, wirklich tot sind. Ja? Also, oder niemand soll meinen, dass diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, tot sind. Nein, sie sind wahrlich lebendig bei ihrem Herrn. Und was dieses Wort getötet, Qutilu, angeht, so wird es in der, bei dieses zweite Wort, im 169. Vers, wird auch gelesen als Qutilu in der Qira'a von Ibn Amr, und was auch wieder eine stärkere Betonung ist, als nicht nur getötet worden, sondern völlig, also niedergehauen oder zernetzelt worden sind. Sie sind wirklich tot, ja, auch wenn der Körper so tot aussieht, aber diese Seelen sind trotzdem nicht gestorben. Sie sind viel mehr lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt und sind froh über das, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat. Und sind glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben. Sie freuen sich für sie, wenn sie sich ihnen anschließen. Dass keine Furcht über sie kommen soll, noch sollen sie traurig sein. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Sie sind glücklich oder glückselig über eine Gunst von Allah, subhanahu wa ta'ala, das Paradies und was er ihnen alles dran gibt, und eine Huld. Das heißt also, noch etwas zusätzlich bekommen sie dazu. Ja? Und Allah weiß am besten, was damit gemeint ist. Und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und machen wir eine kurze Pause. Und dann machen wir weiter. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam ala Rasulillah. Okay, wir waren stehen geblieben beim Ende des 171. Vers. Lesen wir nochmal. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Jetzt wollen wir noch nur einmal einen Einblick gewinnen in was ist gemeint mit einer Gunst von Allah und eine Huld von Allah. Ja? Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt im Hadith bei Ibn Majah und bei At-Tirmidhi und der Hadith ist sahih, er sagte, des Shahidi sittu khisal. Das heißt, der Shahid bekommt 6 Dinge. Also gemeint ist speziell, der Shahid bekommt 6 Dinge, es wird mit 6 Dingen ausgezeichnet oder mit 6 Dingen belohnt. Yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damih. Sobald sein erster Bluttropfen vergossen wird, werden ihm seine gesamten Sünden vergeben. وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, und er sieht seinen Ort im Paradies. Er bekommt seinen Ort im Paradies zu sehen. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, und er ist befreit oder er wird geschont von der Strafe im Grab. وَيَأْمَنْ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, ja, und am Tag des großen Schreckens, also der jüngste Tag eintrifft, wird er in Sicherheit sein, wird nicht erschrecken. وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ, und er bekommt den Schmuck des Iman angelegt. وَيُزَوَّجْ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ, und er bekommt von den Paradiesfrauen Frauen, mit denen er verheiratet wird. وَيُشَفَّعْ ويشفع في 70 من في 70 انسانا من اقاربه und er legt Fürsprache ein, Schafa'a ein für 70 Leute von seinen eigenen Verwandten. Das ist also Teil der Gunst Allahs und der Huld. Also sieht man, Alhamdulillah, dass der Shahid seine guten Werke, ja, die noch andere was davon, nicht nur der Shahid selbst. Ja. Ja. Und umso mehr der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, inshallah werden wir alle von seiner Schafa'a profitieren. Ja, übrigens ein Grund, wie man von der Schafa'a des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, profitieren kann, ist nicht, dass man sagt, Schafa'a, ja Rasulullah und so, Quatsch, oder dass man zum Grab des Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht und von ihm Schafa'a verlangt, sondern indem man das macht, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Er sagte zum Beispiel, dass man am Freitag viel sagen soll, sehr häufig sagen soll, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Wenn man das öfter sagt, dann ist das ein Grund, dass man von der Schafa'a des Propheten sallallahu alaihi wa sallam am jüngsten Tag profitieren wird. Die Freitags. Ja. Diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war, für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Lohn geben. Was hat sich ereignet? Was hat sich ereignet? Wir wissen, dass die Muslime an diesem Samstag in Uhud gekämpft hatten. Dann haben die Jumah, die Speerwerfer, die Anweisungen nicht gefolgt. Die haben die Anweisungen nicht gefolgt. Sie sind runtergestiegen. Dann haben die Kuffar sie angegriffen. Und dann sind die meisten vom Schlachtfeld geflohen. Haben also Fahnenflucht begangen. Danach war es nicht so, dass Abu Sufyan den Muslimen hinterhergegangen ist. Sondern Abu Sufyan und mit seinen Leuten, Abu Sufyan ist erst später dann Muslim geworden. Abu Sufyan hat sich dann entschieden, zunächst einmal nicht den Gläubigen, den Sahaba hinterher zu rennen. Erst im Nachhinein später hat er sich entschieden, den Gläubigen doch noch hinterher zu rennen. Aber wie es im Einzelnen ausgelaufen ist, werden wir gleich sehen. Ja? Also, wie dem auch sei, nachdem die, also zusammengefasst, ich werde es gleich vielleicht noch einmal wiederholen, die Sahaba dann vom Schlachtfeld weggegangen sind und die Kuffar auch weggegangen sind, hat Abu Sufyan versucht, den gläubigen Menschen, den Sahaba, Angst einzuflößen. Er hat ihnen versucht, Angst einzuflößen und ihnen zu sagen, dass wir ihnen jetzt hinterherrennen werden. Ja? Und dass wir den Gläubigen jetzt ein für alle Mal auslöschen werden. Sie sagten in einer Überlieferung über Ibn Abbas, er sagte, radiallahu an, لَمَّا رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ أُحُدْ, also als die Mushrikun in Uhud dann von Uhud weggegangen sind, قَالُوا لَا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ وَلَا الْكَوَاعِبَ أَرْدَفْتُمْ وَلَا الْكَوَاعِبَ أَرْدَفْتُمْ. Das heißt, ihr habt weder Muhammad s.a.w. getötet, noch habt ihr ihn hinterhergerannt. Also was habt ihr überhaupt erreicht jetzt? Ihr habt ein paar Leute umgebracht, 70 Stück, sie gehen jetzt nach Medina zurück, werden sich wieder formieren, stärken und euch wieder bekämpfen. Was habt ihr gemacht? Ja? Das haben die Mushrikun unter sich gesagt. Weder Muhammad habt ihr getötet, noch seid ihr ihnen hinterhergerannt. Ja? Bi'sa ma sana'tum. Das habt ihr richtig schlecht gemacht, haben sie sich gesagt. Ja? Irji'u. Kehrt zurück. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat davon erfahren. Ja? Hat davon erfahren. Man sagt, es wird erzählt in der Sira, dass Abu Sufyan Leute geschickt hat, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und seinen Leuten, um ihnen Angst zu machen. Um ihnen Angst zu machen und zu sagen, dass Abu Sufyan jetzt vorhat, also die Gläubigen haben das erfahren von Leuten von Abd al-Qais, wie dem auch sei, dass die Leute von Abu Sufyan sich neu formieren und die Sahaba jetzt in Richtung Medina wieder angreifen wollen, neu angreifen wollen. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Sahaba von ihnen verlangt, dass sie sich bereit machen sollen für den Dschihad ein zweites Mal. Und das war genau einen Tag später. Es war also nicht am Samstag, sondern am Sonntag. Genau einen Tag später hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt, macht euch bereit, wir greifen sie jetzt auch wieder an. Wir wollen ihnen versuchen, Angst einzuflößen. Darum geht es hier. Diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, also nachdem er ihnen zum zweiten Mal sie aufgefordert hat, auszuziehen, haben sie dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam Folge geleistet. Nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war, sie hatten eine Schlacht verloren, da waren Verletzte, da waren Leute, die haben geblutet, Wunden, für die und müde vielleicht noch, für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Lohn geben. Sie haben also dann, diejenigen, die dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind, ihnen hat Allah subhanahu wa ta'ala darin gewaltigen Lohn bereitet. Und Aisha radiallahu anha sagte in einem Hadith, bei Bukhari und bei Muslim, sagte sie zu Urwa ibn Zubayr, dass sein Vater Zubayr und Abu Bakr radiallahu anha beide gehören zu denjenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Vers gemeint hat. Diejenigen, die auf Allah und die Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war, für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Lohn geben. Also wissen wir glasklar, dass Al-Zubayr ibn al-Awwam und Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu gehören zu diesen Menschen, möge Allah ihre Rangstufen noch mehr erhöhen. Diejenigen sind sie, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Doch da mehrte das nur ihren Glauben und sie sagten, unsere Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachverhalt. Jetzt verstehen wir auch den Vers besser als zuvor. Diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt. Also es wurde zu den Sahaba, zu den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde gesagt, passt auf, die Menschen, die Kuffar, die Muschrikin haben sich gegen euch versammelt, ein zweites Mal. Habt also Angst vor ihnen, fürchtet euch vor ihnen. Aber das mehrte nur ihren Glauben. Fasa darum imana. Das mehrte ihren Glauben. Dieser Vers, das mehrte ihren Glauben, sie wussten nämlich, dass das nur der Shaitan war. Ja? Manche sagen, der Shaitan ist diese Person gewesen, der ihnen das gesagt hat, aber offensichtlich ist der Shaitan Iblis gewesen, der ihnen diese Waswasa eingegeben hat, diese Einflüsterung eingegeben, dass sie Angst haben sollen. Und ihnen war klar, dass das der Shaitan ist, der will ihnen nur Angst machen. Und dadurch hat ihr Iman es stärker geworden. Und dies ist einer von den glasklaren Versen im Koran, ein Beweis, dass der Iman tatsächlich mehr wird durch gute Taten und schlecht und geringer wird durch Sünden. Also der Iman ist nicht irgendwie eine stabile Sache, sondern er steigt auf durch gute Taten und sinkt durch schlechte Taten. Und hier hat der Iman der Sahaba ist mehr geworden. Ja? Hat sich vermehrt. Also mehrte das ihren Glauben und sie sagten, unsere Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachverwalter. Also sie sagten auf Arabisch, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Und das ist es, was man sagen soll, wenn jemand irgendwie einschüchtern will und jemand Angst machen will, macht man sich bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er mit einem ist, dann ist das Ganze ein Witz, dann braucht man überhaupt keinen anderen mehr. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man sich mal ihn vorstellt, wie groß er ist, subhanahu wa ta'ala, größer als diese Erde, größer als dieses System, größer als dieses Universum, und dann versucht irgendein Sohn Adams dir etwas anzutun, wenn du weißt, dass dieser große Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dir, was soll dir denn überhaupt geschehen? Und sie sagten, hasbunallah wa ni'mal wakeel, und über diese Aussage sagt Ibn Abbas radiallahu anhu wa ardah, im Hadith des Bukhari, und das ist natürlich ein Hadith mawquf, ja, also das heißt, Hadith mawquf heißt, dass der Sahabi das gesagt hat, ja. Also er hat nicht gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, und das hat er gesagt. Aber manchmal, wie in diesem Fall, kann das, was der Sahabi gesagt, kann er nur vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt haben. Ja? Wie hört euch mal diese Aussage an von Ibn Abbas? Er sagte über Hasbunallah wa ni'mal wakil, also die Sahaba sagten, unsere Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachverwalter, sagte Ibn Abbas, قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Also Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, dass diese Aussage حسبنا الله ونعم الوكيل, unser Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachverwalter, das hat Ibrahim عليه السلام gesagt, als man ihn ins Feuer geworfen hatte. Und das hat auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, als man zu ihnen sagte, die Menschen haben sich gegen euch versammelt, also fürchtet sie, ja, das haben sie gesagt. Und diese Aussage, wie konnte er das wissen über Ibrahim alaihi salam, wenn er das nicht gelernt hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja, also diese Aussage ist gewaltig und sie war dann unter anderem der Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie ihm zu ihnen zum Sieg verholfen hat. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Und übrigens das Wort Al-Furh, das hatten wir im anderen Vers schon mal erwähnt. Und zwar, für die es wissen wollen, auf der Seite 68 hatten wir das gleiche schon mal erwähnt. Ja? Also, wie dem auch sei. Also, war die Lesarten Furh und Farh, das Farh bedeutet die Wunde und Furh bedeutet der Schmerz. Ja? Das hatten wir schon erwähnt. Und das Shu'ba, Kisa'i, Khalaf und Hamza, sie lesen Al-Qurh und die anderen Qurra lesen Al-Qarh. Ja, und Sachverwalter ist tatsächlich auch eine gute Übersetzung. Das heißt, derjenige, in dem wir unsere Angelegenheiten, in dessen Hand wir unsere Angelegenheiten legen, dass er sie für uns verwaltet. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah und einer Huld zurück, ohne dass ihnen etwas Böses widerfahren war. Sie folgten Allahs Wohlgefallen und Allah ist voll großer Huld. Sie sind dann, an einem Samstag fand die Schlacht Uhud statt. Am darauffolgenden Tag sind sie trotz Verletzungen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt, um nach Abu Sufyan zu suchen. Und Allah legte dann in Schrecken in sein Herz, in das Herz von Abu Sufyan und seinen Leuten. Und so haute er nach Mekka ab. Und es hat sich das bewahrheitet, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Als er gesagt hat, dass er in die Herzen der Kuffar Schrecken einlegen wird, wie im 151. Vers, den wir vor ein paar Unterrichten schon behandelt hatten. Ja. Sie sind dann, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Es gibt einen, Mann, der hieß Ma'bad al-Khuza'i. Khuza'a, der Stamm von Khuza'a, gehörte zu den Verbündeten, zu den Muslimen. Und dieser Ma'bad al-Khuza'i, einer von ihnen, der ging zu Abu Sufyan, heißt es, zu seiner Armee und sagte ihnen, warnte ihn und sagte ihnen, pass auf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich formiert und sie haben sich gesagt, wie kann das sein, der hat gestern gesagt, war noch heute schon wieder formiert. Auf jeden Fall haben sie dadurch Angst bekommen und sind dann abgezischt nach Mekka. Und die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verwalten eine Ortschaft, sie heißt Hamra al-Asad, ist nicht so richtig zu wissen, aber sie verwalten dort ein paar Nächte oder Tage. Und daraufhin kehrte Abu Sufyan aus Angst zurück und es hat keine Schlacht stattgefunden und die Muslime haben diese Ghazwa gewonnen. Es wurde auch als große Ghazwa bezeichnet und die Sahaba haben einen Tag später praktisch wieder gegen sie gesiegt, diesmal kampflos und der einzige Unterschied, was sie gemacht haben zwischen dem ersten und zweiten Tag, am zweiten Tag haben sie das gemacht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen verlangt hat. Daraufhin hat Allah sie belohnt mit einem Sieg, einem kampflosen Sieg, ohne dass irgendjemand etwas tun möchte, sondern die Kuffar sind abgezischt von alleine. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah, das ist die Gunst von Allah, und einer Huld zurück. Nach manchen Gelehrten ist Tafsir heißt die Huld, gemeint ist, dass sie auf dem Rückweg auch noch von der Tijara, von einem Handel profitiert haben. Wallahu a'lam, ohne dass ihnen etwas Böses widerfahren hat, sie wurden nicht verletzt, keiner wurde getötet, nichts passiert. Sie folgten Allahs Wohlgefallen. Das war der Grund. Sie machten das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verlangt hatte. Und Allah ist voll großer Huld. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen sucht. Ja? Das war der Shaitan, die Worte, die ihn versuchten, Angst zu machen, als man ihnen sagte, habt Angst, die Menschen haben sich gegen euch versammelt. Das ist ähnlich wie heutzutage vielen Muslimen passiert. Pass auf, wenn du das und das machst als Muslim, wenn du den Islam umsetzt, wenn du betest, wenn du fastest, weiß ich was, egal, wenn du dich so kleidest, dann werden die Leute dich so und so anschauen, dann werden die Leute dich so und so behandeln und schon haben die Leute Angst. Schon haben die Leute Angst und sie setzen den Islam nicht mehr um, die Frau zieht ihren Hijab ab, der Muslim kleidet sich nicht mehr, wie er sich kleiden sollte und so weiter. Nur weil man ihnen ein bisschen Angst gemacht hat. Und das ist der Shaitan, wie Allah es mit diesen Versen mitgeteilt hat. Und Allah sagt, fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Also ein Zeichen des Glaubens ist, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und nicht irgendwie die Gefolgsleute des Shaitan. Wer sind die Gefolgsleute des Shaitan? Die Gefolgsleute des Shaitan sind die, die auf ihn hören. Awliya al-Shaitan. Das sind seine Awliya. Das heißt, diejenigen, die das tun, was er sagt. Ja? Und Awliya al-Rahman sind diejenigen, die sagen, das ist was Allah subhanahu wa ta'ala. Und Awliya al-Shaykh sind diejenigen, die das machen, was ihr Shaykh ihnen sagt. Ja? Jeder ist der Wali von irgendjemandem. Möge Allah uns zu den Awliya machen von Ar-Rahman, von Allah subhanahu wa ta'ala, auf dass wir seine Barmherzigkeit erlangen. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Also der Hadith von Ibn Abbas, den hatte ich vorhin angefangen zu lesen. Also ich lese nochmal vor, Ibn Abbas sagte, als die Mushrikin dann von Uhud abgekehrt sind, sagten sie, weder Muhammad sallallahu alaihi wa sallam habt ihr umgebracht, noch seid ihr ihnen nachgefolgt. Das habt ihr richtig schlecht gemacht. Kehrt zurück. Ja? Dann sagt Ibn Abbas, فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ Dann hat der Prophet s.a.w. davon gehört, فَنَدِبَ الْمُسْلِمِينَ فَانْتَدَبُوا Also hat der Prophet s.a.w. sie angeordnet, dass sie jetzt hinausziehen sollen, Richtung Abu Sufyan. Sie haben das dann gemacht. Und sie haben aus ihren Fehlern gelernt. حَتَّى بَلَغَ حَمْرَى الْأَسَدْ Bis er bei Hamra al-Asad ankam, أَوْ بِئْرْ أَبِي عُتْبَ Abu Sufyan, der uns die Geschichte, oder Sufyan, der Überlieferer, der uns die Geschichte erzählt, sagte, sie waren dann bei Hamra al-Asad oder bei dem Brunnen von Abu Utba, ist auch egal. Dann sagten die Mushrikun, يَرْجِعُ مِنْ قَابِلْ فَرَجْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكَانَتْ تُعَدُّ غَزْوَ Also dann sind die Mushrikin, haben sich umgedreht und dann ist der Prophet صلى الله عليه وسلم auch umgekehrt nach Medina und das wurde als Kampf gewertet, als eine Ghazwa, als ein Kampfzug gewertet. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers abgesandt, الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ 172. Vers, diejenigen, die von Allah und den Gesandten hörten, diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war. Für diejenigen von ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Wohnen geben. Dieser Hadith ist überliefert bei An-Nasa'i in As-Sunan al-Kubra, also nicht in dem berühmten Sunan al-Nisa'i, sondern in einem anderen Werk, Sunan al-Kubra, und Ibn Abi Hatim, und al-Tabarani, und al-Shawkani sagt, der Hadith ist sahih, wa Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam.